Elizabeth teilte Jane am anderen Morgen den Inhalt ihres Gesprächs mit Wickham mit, und diese hörte ihr voll Erstaunen und Betrübnis zu. Es war ihr unmöglich, Darcy so schlecht, Bingleys Freundschaft so unwürdig zu halten, und doch lag es nicht in ihrem Charakter, die Wahrheitsliebe eines so liebenswürdigen Mannes wie Wickham zu bezweifeln. Die Möglichkeit, dass er alle die genannten Härten und Täuschungen erlitten haben sollte, war schon hinreichend, Janes Interesse und Mitleid zu erregen. Aber unfähig, den Angeklagten zu verdammen, suchte sie den Grund seines Betragens in anderen Ursachen und bemühte sich, ihre Schwester davon zu überzeugen, dass beide vielleicht unschuldig und nur durch Missverständnisse, fremde Einmischung und andere widrige Umstände veranlasst worden wären, gegenseitig schlecht voneinander zu denken. Elizabeth bestritt lachend die wohlwollende Meinung ihrer weichherzigen Schwester, und das reichhaltige Thema war noch nicht lange erschöpft, als sie durch der Mutter Stimme herabbeschieden wurden, Besuch zu empfangen. Bingley und seine Schwestern kamen selbst, die Familie zu dem lang erwarteten Ball in Netherfield für den nächsten Dienstag einzuladen. Die Damen waren höchst erfreut, ihre geliebte Jane wiederzusehen, nannten es eine Ewigkeit, seit sie voneinander geschieden, und überhäuften sie mit Zärtlichkeit. Desto weniger Aufmerksamkeit wurde den übrigen Gliedern geschenkt. Mrs. Bennet so viel als möglich vermieden, mit Elizabeth sehr wenig, mit den anderen Schwestern gar nicht gesprochen. Und der Aufbruch so plötzlich bewerkstelligt, als ob sie den zudringlichen Höflichkeiten der Mutter hätten entfliehen wollen. Die Aussicht auf den Ball in Netherfield erfüllte die weiblichen Herzen der Bennetschen Familie mit freudiger Erwartung. Mrs. Bennet betrachtete ihn als ein ihrer ältesten Tochter gezolltes Kompliment und fühlte sich sehr durch die persönliche Einladung geschmeichelt. Jane malte sich im Geist einen glücklichen Abend in der Gesellschaft ihrer Freundinnen und deren Bruder aus. Und Elizabeth dachte mit Vergnügen daran, die meisten Tänze mit Wickham zu tanzen – und in Darcys Blicken und Betragen alles bestätigt zu finden, was er ihr von ihm erzählt hatte. Catherines und Lydias erwartete Glückseligkeit hing nicht von einzelnen Umständen oder Personen ab, und obgleich sie wie Elizabeth vorhatten, den halben Abend mit Wickham zu tanzen, so war es doch keineswegs der einzige wünschenswerte Gegenstand und ein Ball schon als Ball ein lichter Punkt im Leben. Selbst Mary versicherte den ihrigen, dass sie nicht abgeneigt sei, Teil an diesem Fest zu nehmen, in dem die Gesellschaft an jedermann Anspruch machen könne, und dass sie, wenn sie den Morgen der Arbeit gewidmet, sich abends gern eine Erholung in gebildeten, geselligen Kreisen zu gönnen pflegte. Elizabeth, sonst nicht aufgelegt, unnötigerweise mit Vetter Collins zu sprechen, konnte jetzt doch im Übermut der guten Laune nicht umhin, ihn zu fragen, ob er auch gesonnen sei, Mr. Bingleys Einladung anzunehmen und wie er sich auf diesen Fall hinsichtlich des Tanzens zu verhalten gedenke. Zu ihrem größten Erstaunen vernahm sie hierauf, dass er den Tanz für ein unschuldiges Vergnügen halte, welches ihm weder der Erzbischof noch Lady Catherine de Bourgh je untersagt habe. »Ich bin keineswegs der Meinung«, fuhr er fort, »dass ein solcher Ball von einem jungen Mann von Stande einer auserwählten Gesellschaft gegeben meiner Reputation schaden kann. Und selbst ein tätiger Anteil an dem allgemeinen Vergnügen scheint mir im gegenwärtigen Fall so erlaubt, ja geziemend, dass ich mir mit der Hoffnung schmeichle, von meinen sämtlichen schönen Cousinen als Tänzer angenommen zu werden. Und so benutze ich denn die günstige Gelegenheit, Sie, Miss Elizabeth, um die beiden ersten Tänze zu ersuchen.« Ein Vorzug, den meine Cousine Jane hoffentlich dem wahren Grund und nicht dem Mangel an Achtung zuschreiben wird. Elizabeth war wie vom Donner gerührt. Sie hatte gehofft, diese beiden ersten Tänze mit Wickham zu tanzen, und stattdessen fiel sie nun dem unerträglichen Collins anheim. Ihr Vorwitz war ihr noch nie so schlecht bekommen, aber hier half keine Reue. Wickhams Glück musste wider Willen noch etwas hinausgeschoben und Collins' Engagement angenommen werden. Doch mehr noch als seine allgemeine Galanterie inkommodierte sie die Anspielung in dem Schluss seiner Rede. Zum ersten Mal wurde es ihr klar, dass er sie unter ihren Schwestern als die würdigste erwählt hatte, Gebieterin der Pfarrwohnung von Hansford zu werden und in Ermangelung standesgemäßerer Gesellschaft den Spieltisch in Rosings zu zieren. Die Idee bildete sich bald zur völligen Gewissheit aus, als sie ihn nun genauer beobachtete, seine häufigen Komplimente über ihren Witz, ihre Lebhaftigkeit und gute Laune vernahm und seine zunehmende Galanterie gewahrte. Kaum hatte sie diese Entdeckung gemacht, die mehr Erstaunen als Freude in ihr erregte, als ihr auch die Mutter schon zu verstehen gab, dass sie sehr einverstanden mit seinen Wünschen und Hoffnungen sei. Elizabeth ließ diesen Wink jedoch unbeachtet, wohl wissend, dass ihre Antwort einen ernstlichen Streit herbeiführen würde. Collins hatte ja seinen Antrag noch nicht gemacht, und bis es soweit kam, war es unnötig, darüber zu sprechen. Ohne die Aussicht auf den Ball und die dazugehörigen Vorbereitungen würden die jüngeren Miss Bennet sich in einem kläglichen Zustand befunden haben, denn von dem Tage der Einladung bis zum Balltag selbst regnete es so unaufhaltsam, dass sie nicht daran denken konnten, nach Meryton zu gehen. Ohne Tante, ohne Offiziere, ohne Neuigkeiten musste der lange Zwischenraum verlebt und selbst die Schuhschleifen für Netherfield durch Boten besorgt werden. Nur die Erwartung des Dienstags konnte Catherine und Lydia einen solchen Freitag, Sonnabend, Sonntag und Montag überstehen helfen. Bis Elizabeth in den Ballsaal eintrat und den ersehnten Wickham vergebens unter dem dichten Haufen der Rotröcke suchte, war kein Zweifel, ihn nicht hier zu finden, in ihr aufgestiegen. Sie hatte sich mit besonderer Sorgfalt gekleidet, die heiterste Laune für den Ball mitgebracht und sich im Stillen mit der Hoffnung geschmeichelt, den letzten Rest seines uneroberten Herzens an diesem Abend zu gewinnen. Jetzt stieg plötzlich der schreckliche Argwohn, dass Bingley ihn aus Rücksicht für Darcy nicht mit eingeladen in ihr auf. Dies war jedoch nicht der Fall, wie sie sehr bald erfuhr, sondern Wickham hatte, so berichtete sein Freund Danny auf Lydias angelegentliche Nachfrage, Geschäfte halber tags vorher nach London reisen müssen und war noch nicht zurückgekehrt. »Ich glaube nicht«, fügte er mit schlauem Lächeln hinzu, »dass das Geschäft so dringend ist, ihn gerade heute entfernen zu müssen, und vermute eher, dass er einen gewissen Herrn hier zu vermeiden wünschte.« Dieser von Lydia unbeachtete Zusatz entging Eliza nicht, und da sie daraus ersah, dass Darcy doch gewissermaßen die Schuld seiner Abwesenheit trug, vermehrte sich ihr Widerwillen gegen denselben so sehr, dass sie seine höflichen Fragen nach ihrem Befinden kaum mit der erforderlichen Artigkeit erwiderte. Aufmerksamkeit, Nachsicht, Geduld gegen Darcy war Beleidigung für Wickham. Sie war entschlossen, sich in keine längere Unterhaltung mit ihm einzulassen und äußerte sogar einige üble Laune gegen Bingley, dessen blinde Parteilichkeit sie empörte. Doch ihr heiterer Sinn war nicht für die üble Laune geschaffen, und obgleich alle Aussicht auf Freude für diesen Abend verloren schien, kehrte ihre natürliche Fröhlichkeit doch bald zurück. Und nachdem sie ihrer Freundin Charlotte Lucas, die sie eine ganze Woche nicht gesehen, ihre Leiden geklagt, machte sie sie auf ihren Vetter und dessen Umständlichkeit und Albernheit aufmerksam und berichtete, wie sehr er die Familie und vor allem ihren Vater langweilte. Jetzt begann der Ball, und die beiden ersten Tänze erneuerten ihren Gram. Es waren Tänze der Qual und Demütigung. Collins, linkisch und feierlich, machte Entschuldigungen statt Touren, drehte sich verkehrt um, ohne es zu wissen, und machte ihr so viel Schande und Kummer, als ein schlechter Tänzer möglicherweise vermag. Der Augenblick der Erlösung war ein ersehnter und erfüllte sie mit Freude. Hierauf tanzte sie mit einem Offizier und hörte von Wickham erzählen und wie er so allgemein beliebt sei. Nach Beendigung der Tänze kehrte sie zu Charlotte zurück und war eben im tiefen Gespräch mit dieser begriffen, als Darcy sich ihr mit der Bitte um die nächsten beiden Tänze näherte und sie dergestalt dadurch in Erstaunen setzte, dass sie ihm, ohne zu wissen, was sie tat, zusagte. Kaum hatte er sich indes wieder entfernt, als sie sich über ihren eigenen Mangel an Geistesgegenwart beklagte und das Geschehene gern ungeschehen gemacht hätte. Charlotte suchte sie zu trösten und sagte, »Du wirst ihn gewiss noch recht angenehm finden.« »Das verhüte der Himmel. Den Mann angenehm zu finden, den ich zu hassen entschlossen bin, würde mir als das größte Unglück erscheinen. Wünsche mir nicht das Schlimmste.« Elizabeth folgte ihrem Tänzer in die Reihen, selbst erstaunt, sich ihm gegenüber zu erblicken und Erstaunen in den Augen aller Umstehenden lesend. Anfänglich standen sie beide, ohne ein Wort zu sprechen, und sie bereitete sich schon vor, in diesem schweigsamen Zustand zu verharren, so langweilig er ihr auch erschien, als ihr einfiel, dass es ihm eine größere Strafe sei, zu sprechen als zu schweigen. Und deshalb warf sie eine leichte Bemerkung über den Tanz hin. Er erwiderte das unumgänglich Notwendige und schwieg dann wieder. Nach einer kleinen Pause begann sie zum zweiten Mal. »Jetzt ist die Reihe, etwas zu sagen an Ihnen, Mr. Darcy. Ich sprach über den Tanz, und Sie können nun einige Bemerkungen über das Lokal und über die Anzahl der tanzenden Paare machen.« Er lächelte und versicherte, dass er alles sagen würde, was sie gesagt zu haben wünschte. »Sehr wohl. Diese Antwort genügt für den Augenblick. Vielleicht mache ich nun gelegentlich die Bemerkung, dass Privatbälle viel unterhaltender sind als öffentliche. Aber dann schweigen wir wieder beide.« »Ist es bei Ihnen Gesetz, während des Tanzes zu sprechen?« »Zuweilen. Sie wissen ja, man muss mitunter ein paar Worte reden. Es sieht gar zu seltsam aus, eine halbe Stunde schweigend nebeneinander zu stehen. Und die Unterhaltung kann so eingerichtet werden, dass man so wenig wie möglich sagt.« »Berücksichtigen Sie bei diesem Vorschlag Ihre Gefühle oder glauben Sie, den meinigen dadurch zu willfahren?« »Beides vereinigt«, entgegnete Elizabeth mutwillig, »denn ich habe schon längst eine große Ähnlichkeit in unserer beiderseitigen Denkungsart bemerkt. Wir sind beide ungeselliger, schweigsamer Natur, nicht aufgelegt zum Sprechen, als wenn wir uns bewusst sind, etwas zu sagen, was alle Anwesenden in Erstaunen setzt und wert ist, gleich einem Sprichwort auf die Nachwelt überzugehen.« »Dies ist keine getreue Schilderung Ihres eigenen Charakters«, sagte er. »Inwiefern Sie dem meinigen gleicht, kann ich nicht entscheiden. Sie halten Sie aber vermutlich für getroffen.« »Ich darf nicht über meine eigene Arbeit urteilen.« Er antwortete nicht, und so schwiegen sie wieder beide bis zum Ende des Tanzes, wo er sie fragte, ob sie und ihre Schwester noch oft nach Meryton gingen. Sie bejahte und konnte der Versuchung nicht widerstehen, hinzuzufügen: »Als Sie uns neulich dort sahen, hatten wir eben eine neue Bekanntschaft gemacht.« Der Eindruck dieser Worte war sichtbar. Ein höherer Ausdruck des Selbstgefühls überflog seine Züge, drückte sich in seiner Haltung aus. Aber er sagte nichts. Und Elizabeth, ihre Schwäche verdammend, schwieg ebenfalls. Endlich begann Darcy wieder im gezwungenen Ton: »Mr. Wickham ist so glücklich, im Besitz eines so anziehenden Wesens zu sein, dass es ihm leicht wird, sich Freunde zu erwerben. Ob er auch die Gabe hat, sich solche zu erhalten, ist nicht so gewiss. Er ist so unglücklich gewesen, ihre Freundschaft zu verlieren«, entgegnete Elizabeth mit Nachdruck, »und dieser Umstand äußert sich auf eine für sein ganzes Leben nachteilige Weise.« Darcy erwiderte hierauf nichts und schien einen anderen Gegenstand der Unterhaltung zu wünschen. In diesem bedrängten Augenblick erlöste ihn Sir William Lucas, dessen Höflichkeit ihm nicht erlaubte, schweigend an dem Paar vorbeizugehen. Mit der ihm zur anderen Natur gewordenen Verbindlichkeit sagte er Mr. Darcy viel Schmeichelhaftes über sein vorzügliches Tanzen und über die Wahl seiner Tänzerin, wodurch er einen nicht minder vortrefflichen Geschmack als sein Freund Bingley verriete. Diese Worte begleitete er mit einem vielsagenden Blick auf Bingley, der mit Jane im tiefen Gespräch verloren stand. »Doch«, so schloss er seine Rede, »ich muss um Entschuldigung bitten, Sie so lange der geistreichen Unterhaltung Ihrer schönen Tänzerin entzogen zu haben, die mir diese Unterbrechung ebenfalls nicht danken wird.« Hiermit ging er weiter. Darcy hatte die letzten Worte kaum gehört. Sir Williams Anspielung und Blick auf seinen Freund hingegen schienen großen Eindruck gemacht zu haben, und sein Auge wandte sich mit einem ernsten Ausdruck zu Bingley und Jane, welche eben wieder zu tanzen begannen. Doch fasste er sich bald und sagte, sich zu Eliza wendend: »Über Sir Williams Dazwischenkunft habe ich ganz vergessen, wovon wir sprachen.« »So viel ich weiß von nichts. Sir William hätte kein Paar im ganzen Saal unterbrechen können, welches weniger miteinander zu reden gewusst wie wir. Wir haben bereits 2 bis 3 vergebliche Unterhaltungsversuche gemacht, und wovon wir nun sprechen werden, kann ich nicht erraten.« »Was halten Sie von Büchern?« fragte er lächelnd. »Bücher«, wiederholte sie, »wir lesen gewiss nie dieselben, wenigstens nicht mit demselben Gefühl.« »Es tut mir leid, dass Sie so denken, aber wenn dies der Fall ist, kann es uns wenigstens nicht an Stoff zur Unterhaltung fehlen. Wir können nun unsere verschiedenen Meinungen vergleichen.« »Nein, in einem Tanzsaal kann ich nicht über Bücher sprechen. Mein Kopf ist dann immer mit anderen Dingen angefüllt.« Die Gegenwart beschäftigt Sie wohl allzu sehr?« fragte er mit zweifelhaftem Blick. »Ja, immer«, entgegnete sie, ohne zu wissen, was sie sagte, denn ihre Gedanken hatten einen weiten Flug genommen, wie sich gleich darauf aus ihrem plötzlichen Ausruf ergab. »Mr. Darcy, ich erinnere mich, Sie einst sagen gehört zu haben, dass Sie nicht leicht vergeben könnten und in Ihrem Zorn unversöhnlich wären. Deshalb sind Sie vermutlich auch sehr vorsichtig, ihn nicht ungerechterweise auf einen Gegenstand fallen zu lassen.« »So bin ich«, erwiderte er mit fester Stimme. »Und lassen Sie sich nie durch Vorurteile irreleiten?« »Ich hoffe nicht.« »Für diejenigen Menschen, welche eine vorgefasste Meinung nie ändern, ist es hauptsächlich Pflicht, sie nicht ohne reife Überlegung zu fassen.« »Darf ich fragen, worauf diese Fragen abzwecken?« »Bloß zur besseren Erkenntnis Ihres Charakters«, sagte sie, indem sie sich bemühte, weniger ernst zu scheinen. »Ich versuche, Sie zu durchschauen.« »Und gelingt Ihnen dieser Versuch?« Sie schüttelte den Kopf. »Ich komme nicht aufs Reine. Man hört so viele Urteile über Sie, dass man nicht klug daraus wird.« »Ich kann mir leicht vorstellen«, sagte er sehr ernsthaft, »dass das Gerücht sich verschieden über mich ausspricht, und ich wünschte, dass Miss Bennet nicht gerade den gegenwärtigen Augenblick erwählte, sich ein richtiges Bild von mir zu entwerfen, da ich hinreichenden Grund zu der Vermutung habe, dass es nicht sehr vorteilhaft ausfallen wird. Aber wenn ich es jetzt nicht tue, finde ich vielleicht nie wieder die Gelegenheit dazu.« »Ich will Ihr Vergnügen keineswegs stören«, entgegnete er kalt. Hierauf schwiegen sie beide während des folgenden Tanzes und trennten sich, ohne etwas zu sagen, gegenseitig unzufrieden miteinander, wenngleich nicht in demselben Grade. Denn in Darcys Brust erhob sich eine laute Stimme für sie, die ihr bald Verzeihung erwarb und seinen Unwillen auf einen anderen lenkte. Gleich darauf kam Miss Bingley auf sie zu und sagte mit dem Ausdruck höflicher Geringschätzung: »Miss Eliza, wie ich soeben höre, sind Sie ganz entzückt von George Wickham. Ihre Schwester hat mir von ihm erzählt und 1000 Fragen über ihn getan. Der junge Mann scheint einen Umstand unerwähnt gelassen zu haben, nämlich, dass er der Sohn des Verwalters des verstorbenen Mr. Darcy ist. Übrigens möchte ich Ihnen als Freundin raten, seinen Versicherungen nicht unbedingt zu vertrauen. Denn wenn er sagt, dass ihn Mr. Darcy schlecht behandelt hat, so ist das eine Unwahrheit, da er im Gegenteil sehr gütig gegen ihn gewesen ist, trotzdem, dass Wickham sich auf eine abscheuliche Weise gegen ihn benommen hat. Ich weiß die Details nicht genau, nur so viel, dass Darcy durchaus nicht zu tadeln ist, wenn er Wickhams Namen nicht ohne Zorn aussprechen hören kann. Mein Bruder glaubte, ihn nicht ausschließen zu können, da er die übrigen Offiziere einlud, war aber sehr froh, dass er selbst dem Ball aus dem Wege gegangen. Sein Auftreten in hiesiger Gegend zeugt schon von seiner Insolenz, und es ist unbegreiflich, wie er es wagen konnte. Ich bedauere Sie, Miss Eliza. Es ist sehr niederschlagend, solche Fehler an seinen Lieblingen entdecken zu müssen. Aber wenn man seine Herkunft bedenkt, ist nichts anderes zu erwarten.« »Sein Vergehen und seine Herkunft scheinen in Ihrem Bericht über ihn eins zu sein«, erwiderte Elizabeth erzürnt, »denn ich habe Sie ihn nichts Schlimmeres beschuldigen hören, als dass er der Sohn des Verwalters Mr. Darcys ist, und davon hat er mich selbst unterrichtet.« »Ich bitte um Verzeihung«, sagte Miss Bingley, sich mit spöttischer Miene abwendend. »Entschuldigen Sie meine Einmischung, es war gut gemeint.« »Unverschämtes Mädchen«, sagte Elizabeth zu sich selbst, als die falsche Freundin sie verlassen. »Dies ist nicht die rechte Weise, mich anderer Meinung zu machen, und ich ersehe daraus nichts als vorsätzliche Unwissenheit von ihrer und Bosheit von Darcys Seite.« Sie suchte nun ihre älteste Schwester auf, um zu hören, was diese über denselben Gegenstand von Bingley erfahren. Jane sah so fröhlich und glücklich aus, dass Elizabeth, die eben erlittene Kränkung vergessend, mit lächelndem Mund fragte, was sie über Wickham gehört. Jane berichtete, dass Bingley nicht mit den näheren Umständen bekannt sei und nicht wisse, wodurch Wickham seinen Freund beleidigt habe, dass er aber für dessen untadeliges Betragen hafte und fest überzeugt sei, dass Wickham sich sehr grob gegen Darcy vergangen haben müsse. »Und«, fügte sie hinzu, »nach dem, was ich sowohl von ihm als von seiner Schwester erfahren habe, scheint Wickham unsere Vorliebe keineswegs zu verdienen, vielmehr ein sehr leichtsinniger, unbesonnener junger Mann zu sein, der Mr. Darcys Unwillen reichlich verdient hat.« Sagtest du nicht, dass Bingley Wickham nicht persönlich kennt? Ja, er sah ihn an jenem Morgen in Meryton zum ersten Mal. So weiß er also nur, was ihm Darcy gesagt. Dann bin ich zufrieden. Jane bemühte sich, ihrer Schwester eine bessere Meinung von Bingleys Freund beizubringen, aber vergebens. Und da Bingley jetzt selbst hinzutrat, setzte sich Eliza zu Miss Lucas, deren Fragen über ihren letzten Tänzer sie noch nicht beantwortet hatte, als Collins sich ihr näherte und mit großer Freude berichtete, dass er soeben eine wichtige Entdeckung gemacht. »Ich habe durch einen sonderbaren Zufall erfahren, dass sich in diesem Zimmer ein naher Verwandter, vielleicht ein Neffe von Lady Catherine de Bourgh, befinden soll, und ich eile nun, ihm meine Hochachtung zu bezeigen. Er wird verzeihen, dass es nicht schon früher geschehen ist, aber meine gänzliche Unkenntnis dieses Umstands muss mir zur Entschuldigung dienen.« »Sie werden sich Mr. Darcy doch nicht selbst vorstellen wollen.« »Dazu bin ich entschlossen. Lady Catherines Neffe wird es hoffentlich nicht übel deuten, dass ich es bis jetzt versäumt.« Elizabeth versuchte, ihn von diesem Vorhaben abzubringen. Sie versicherte, dass Mr. Darcy diese Selbstintroduktion eher als eine unziemliche Freiheit als ein seiner Tante erwiesenes Kompliment betrachten würde, dass es durchaus nicht nötig sei und dass, falls es wirklich nötig sein sollte, Mr. Darcy als der Vornehmere die Bekanntschaft anknüpfen müsste. Collins hörte ihre Auseinandersetzung mit der Miene eines Mannes, welcher entschlossen ist, seinem eigenen Rat zu folgen, an und erwiderte, dass er zwar die höchste Achtung für ihre Meinung hegte, in diesem Fall aber dennoch seinem eigenen Urteil folgen müsste. Und mit einer tiefen Verbeugung verließ er sie, seinen Angriff auf Darcy zu wagen. Elizabeth verfolgte ihn mit den Augen und bemerkte des stolzen Mannes Erstaunen, als er sich so unerwartet aus seinen Träumereien gerissen sah. Ihr Vetter eröffnete die Unterhaltung mit einer ehrfurchtsvollen Verbeugung, und obgleich sie von dem darauffolgenden Gespräch kein Wort verstehen konnte, glaubte sie doch in seinen Mienen die Ausdrücke »Entschuldigung, Hansford, Lady Catherine de Bourgh« zu lesen. Darcy betrachtete ihn mit augenscheinlicher Verwunderung und erwiderte seine lange Rede mit kalter Höflichkeit. Dadurch ließ sich Collins jedoch nicht abschrecken, einen zweiten Angriff zu riskieren, der indessen Darcys Geduld zu übersteigen schien. Denn nachdem er die abermalige Rede mit dem Ausdruck zunehmender Verachtung angehört, machte er ihm eine leichte Verbeugung und ging dann weiter. Collins kehrte zu Elizabeth zurück und sagte, »Ich habe die größte Ursache, mit meiner Aufnahme zufrieden zu sein.« Mr. Darcy schien die Aufmerksamkeit wohl aufzunehmen. Er antwortete mir mit äußerster Höflichkeit und schloss mit dem Kompliment, dass er fest überzeugt sei, Lady Catherine besitze zu viel Scharfsinn, um ihre Gunst an einen Unwürdigen zu verschwenden. Ein allerliebster Gedanke. Ich bin sehr erfreut über diese Bekanntschaft. Elizabeth wandte jetzt ihre ganze Aufmerksamkeit Jane und Bingley zu und verlor sich in glücklichen Voraussetzungen für deren Zukunft. Die Mienen ihrer Mutter verrieten einen ähnlichen Gedankenflug, und sie vermied dieselbe deshalb so viel als möglich, um nur keine laute Äußerung zu hören. Aber das Schicksal hatte ihr an diesem Abend noch harte Prüfungen vorbehalten. Ein unglücklicher Zufall führte sie beim Souper der Mutter gegenüber und dieser zur Seite Lady Lucas. Herzlich froh, ihre mütterlichen Erwartungen aussprechen zu können, begann sie ihrer Nachbarin die beglückende Hoffnung, Jane bald glänzend versorgt zu sehen, mitzuteilen. Es war ein unerschöpflicher Gegenstand, und sie erschöpfte ihn bis auf den Grund. Vergebens beschwor Eliza, sie etwas leiser zu sprechen, indem Mr. Darcy, der nicht weit von ihnen saß, alles hören konnte. Mrs. Bennet versicherte, dass sie auf ihn durchaus keine Rücksicht zu nehmen brauchte, und fuhr unbarmherzig fort, ihr Glück zu preisen. Elizabeth errötete zu wiederholten Malen und hätte vor Scham in die Erde sinken mögen. Dann und wann wagte sie einen Blick auf Darcy zu werfen, aber ein jeder bestätigte nur ihre Furcht, denn obgleich er ihre Mutter nicht zu beobachten schien, bemerkte sie doch, dass ihm kein Wort entging. Der Ausdruck seiner Züge zeugte von Unwillen und Verachtung und verlor sich endlich in unerschütterlichem Ernst. Endlich wusste Mrs. Bennet nichts mehr zu sagen, und Lady Lucas, die ihren steten Wiederholungen nichts als ein Gähnen entgegengesetzt, fand nun Muße, sich an dem Souper zu erholen. Elizabeth schöpfte wieder Atem. Doch nicht lange sollte sie das Glück der Ruhe genießen, denn kaum war das Mahl beendet, als sie zu ihrem größten Schrecken gewahrte, dass Mary auf die leicht hingeworfene Bitte, etwas zu singen, aufstand und sich darauf vorbereitete. Durch bittende Blicke und Zeichen suchte sie, sie davon zurückzuhalten, aber vergebens. Mary wollte sie nicht verstehen. Eine solche Gelegenheit, sich zu zeigen, durfte nicht unbenutzt vorübergehen, und sie begann ihren Gesang. Elizabeths Augen ruhten mit dem Ausdruck innerer Angst auf der Sängerin, und ihre Ungeduld nahm mit jeder Strophe zu. Endlich war das Lied zu Ende, aber Marys Atem nicht. Denn kaum hörte sie den Wunsch aussprechen, die Gesellschaft noch durch ein zweites Lied zu erfreuen, als sie auch mit der größten Bereitwilligkeit wieder anhob. Ihre schwache Stimme war keineswegs geeignet, sich vor einem so großen Publikum hören zu lassen, und ihre Manier verriet weit mehr Affektation als Kunst. Elizabeth saß in Todesangst. Ihre Blicke suchten Jane, um zu sehen, wie diese das Schreckliche ertrug. Aber mit Bingley im eifrigen Gespräch begriffen, schien sie nicht auf ihre Umgebung zu achten. Seine Schwestern hingegen waren aufmerksamer, und sie bemerkte, dass sie sich spöttische Blicke zuwarfen und auch Darcy dazu aufforderten, der jedoch unerschütterlich ernst blieb. Jetzt trug sie die Qual nicht länger und gab ihrem Vater einen Wink, welcher ihn auch verstand, und laut sagte, nachdem Mary zum zweiten Mal geendet: »Nun lass es gut sein, liebes Kind. Das längere Singen nach dem Tanzen möchte deiner Gesundheit schaden. Auch ist es jetzt Zeit, andere junge Damen auftreten zu lassen.« Mary wurde etwas verlegen, und obgleich sie nicht tat, als ob sie des Vaters Ermahnung vernommen, hörte sie doch auf, und andere wurden nun aufgefordert. Collins benutzte die günstige Gelegenheit, seine Meinung über die Musik, über die Wirkung, die sie auf das menschliche Herz hervorzubringen, imstande etc. auszusprechen, und äußerte sein Bedauern, nicht selbst musikalisch zu sein, da es auch ihm als Geistlichen sehr wohl anstehen würde, die Gesellschaft durch einen Gesang zu erfreuen, so wie sich durch dieses Talent solchen Personen angenehm zu machen, die ihm vom Schicksal als Gönner und Beschützer angewiesen, indem es eines jeden Menschen Pflicht sei, sich dankbar gegen diejenigen zu beweisen, denen man sein Glück und seine Anstellung verdankte. »Ich wenigstens«, so schloss er seine Rede, »halte mich dazu verpflichtet und werde keine Gelegenheit versäumen, meiner hohen Gebieterin sowie allen mit dieser edlen Familie verwandten Personen meinen tiefen Respekt auf jede nur mögliche Weise an den Tag zu legen.« Die letzten Worte wurden mit einem Seitenblick auf Darcy und einer ehrfurchtsvollen Verbeugung begleitet. Alle Anwesenden staunten, einige lächelten, andere sahen sich verwundert an. Doch niemand ergötzte sich mehr an Mr. Collins Lächerlichkeiten als sein eigener Vetter, Mr. Bennet. Während dessen Frau dem Sprecher beifällig zunickte und ihn laut als einen sehr vernünftigen, gebildeten Mann pries, Elizabeth allein empfand das Peinliche, ein Glied ihrer Familie nach dem anderen sich selbst preisgeben zu sehen. Und wenn auch Bingley, zu sehr mit Jane beschäftigt, nicht alles bemerkt hatte, so war sie doch fest überzeugt, dass seine Schwestern und Darcy nicht versäumen würden, jede kleine Lächerlichkeit herauszuheben und ihre Angehörigen zum Ziel ihres Witzes und Spottes zu machen. Im gegenwärtigen Augenblick wurde es ihr schwer zu entscheiden, ob sie mehr durch das ungezogene Lächeln der Damen oder durch die schweigende Verachtung Darcys litt. Der übrige Teil des Abends gewährte ihr wenig Freude. Collins quälte und langweilte sie durch seine beharrliche Ausdauer. Er wich nicht von ihrer Seite, und wenn es ihm gleich nicht gelang, sie zu bewegen, noch einmal mit ihm zu tanzen, so machte er es ihr doch unmöglich, mit einem anderen zu tanzen. Vergebens bat sie ihn, dem Vergnügen des Balls nicht zu entsagen, und erbot sich, ihn zu diesem Zweck einigen jungen Damen vorzustellen. Er versicherte, dass der Tanz als Tanz kein Interesse für ihn hätte, dass er sich ihr nur angenehm zu machen wünschte und deshalb den ganzen Abend an ihrer Seite bleiben würde. Ein solcher Vorsatz war nicht durch Gegenreden umzustoßen. Es musste ausgehalten werden. Und Elizabeth erkannte es dankbar, dass Charlotte Lucas sich oft zu ihr setzte und sie auf Augenblicke von des Vetters Unterhaltung erlöste. Fühlte sie sich doch einigermaßen erleichtert, Darcys forschenden und beobachtenden Blicken entgangen zu sein. Denn obgleich er, völlig unbeschäftigt, nicht sehr weit von ihr stand, schien er sie doch nicht zu beachten und machte keinen Versuch, eine zweite Unterhaltung mit ihr anzuknüpfen. Sie erkannte darin die Folgen ihrer Anspielungen auf Wickham und freute sich derselben. Der Ball war zu Ende und die ganze Gesellschaft fort. Nur die Bennetsche Familie wartete noch auf die Ankunft ihrer Wägen, die durch Mrs. Bennets Veranstaltung eine Viertelstunde später erschienen. Mrs. Hurst und ihre Schwester konnten ihren Verdruss über diese Verzögerung kaum verbergen und öffneten den Mund nur, um über grenzenlose Müdigkeit zu klagen. Mrs. Bennets Versuche, eine allgemeine Unterhaltung anzuknüpfen, blieben ganz ohne Aufmunterung, und es entstanden daher peinliche Pausen. Nur durch Collins Ausrufungen der Bewunderung über die Eleganz der Gemächer, über die geschmackvolle Einrichtung des Festes etc. unterbrochen. Darcy sagte gar nichts. Bennet ergötzte sich ebenfalls schweigend an der Szene. Bingley und Jane standen seitwärts und sprachen halbleise miteinander. Elizabeth verhielt sich nicht minder stumm als Mrs. Hurst und Miss Bingley, und selbst Lydia fühlte sich zu erschöpft, um mehr als ein »Ach Gott, wie bin ich so müde!« unter lautem Gähnen hervorzubringen. Endlich wurden die Wägen gemeldet und Mrs. Bennet erhob sich, um Abschied zu nehmen. Mit einem Schwall höflicher Worte sprach sie den Wunsch, die ganze Familie recht bald bei sich in Longbourn zu sehen aus und versicherte besonders Bingley, dass sie sich sehr glücklich fühlen würde, wenn er, ohne eine förmliche Einladung abzuwarten, ihr die Ehre erzeigen wollte, ein frugales Mittagessen in ihrem Hause einzunehmen. Hierzu äußerte er sich sehr bereit und versprach, sich einzustellen, sobald er von London, wohin er den folgenden Tag zu reisen genötigt, zurückgekehrt sein würde. Mrs. Bennet verließ Netherfield in der heitersten Laune, vollkommen überzeugt, ihre älteste Tochter sehr bald daselbst als Gebieterin begrüßen zu können und im Geist die nötigen Anstalten zur Anschaffung der Equipagen, hochzeitlichen Kleider und dergleichen Nebendingen treffend. Die Verheiratung ihrer zweiten Tochter mit Vetter Collins betrachtete sie als eine ebenso ausgemachte Sache, die ihr jedoch weniger Freude machte. Elizabeth war das am wenigsten geliebte Kind, und dieser Mann für sie deshalb gut genug.